WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Pünktlich melden wir uns zur Stelle. Freie Themennacht heute. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Wolfgang und der ist 31. Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen, hallo. Hallo Wolfgang, komm, was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich vernarrt bin in ein Mädchen, die ist 18 Jahre alt. Mhm. Und ich kenne sie vom Theater, wo sie eine Hospitanz gemacht hat. Und es ist halt einfach so, dass ich mich selber komplett aufgebe, nur für dieses Mädchen und nur noch an sie denken kann und sie macht, was sie will mit mir. Bist du auch beim Theater? Ja. Bist du Schauspieler? Ja. Ja. Sie macht, was sie will mit dir, sagst du. Das heißt, es gibt schon einen näheren Kontakt. Ja, also wir sind halt, wir hängen total aufeinander. Mhm. Also wir verbringen teilweise bis zu 12 Stunden am Tag. Jetzt ist es sogar so, dass ich ihr einen Schlüssel von meiner Wohnung gegeben habe, dass sie jederzeit kommen kann, wann sie mag. Mhm. Und sie weiß, dass ich elendst in sie verliebt bin. Ist sie denn auch elendst in dich verliebt? Nein. Nein? Nicht auf diese Art und Weise, sondern auf die Art und Weise einer unbeschwerten 18-Jährigen, die meine Aufmerksamkeit wahnsinnig genießt, die meine Hilfsbereitschaft wahnsinnig genießt und sich alles nimmt, was sie kriegen kann und mir das natürlich, und das weiß ich, nicht zurückgeben kann. Mhm. Nun ist der Altersunterschied ja nicht so sehr gravierend. Das ist ja, schon, ist ja schon der Altersunterschied vielleicht nicht, aber der Erfahrungsunterschied. Der Erfahrungsunterschied, das macht schon eine ganze Menge aus zwischen 18 und 31, da gebe ich dir recht. Ja. Auf jeden Fall, in irgendeiner Weise fühlst du dich unwohl dabei. Mega. Mega. Also es ist, ja, mega. Es sind einfach schon mehrere Sachen passiert. Also, dass sie vor meinen Augen mit dem Regieassistenten rumgeknutscht hat. Ach so. Und ich zu ihr gesagt habe, ey, also beim ersten Mal habe ich halt gesagt, ey, bitte mach das nicht, das tut mir so elend weh, das ist Wahnsinn. Mach das von mir aus, wenn ich nicht dabei bin oder geh weg oder wie auch immer, aber es tut mir einfach wahnsinnig weh. Und dann hat sie sich auch entschuldigt und dann ist es ein zweites Mal passiert, dann hatte ich einen Totalausfall, wo ich mich dann, was mir in meinem Leben noch nie passiert ist, so betrunken habe, dass mir wirklich die Lichter ausgegangen sind. Also das ist schon gravierend. Ich hatte am Anfang jetzt so verstanden, dass sie schon auch in dich verliebt ist, aber nicht so irrsinnig wie du. Aber wenn sie da mit jemand anderem schon rumknutscht, kann das ja mit dem Verliebtsein nicht so weit her sein bei ihr. Nee, ist es auch nicht. Ja. Ist es auch nicht. Und das hat sie mir auch mal gesagt. Aber sie ist trotzdem, sie spielt trotzdem die ganze Zeit damit. Ja, sie spielt mit dir, weil sie genau weiß, dass sie dich komplett in ihrer Hand hat. Ja, das hat sie. Ne? Und ich habe ihr schon öfter versucht zu zeigen, dass es nicht so geht. Mhm. Ich habe dann, es ist dann noch ein drittes Mal passiert, und ich habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich einen Schnitt, es geht einfach nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Mhm. Weil sie halt immer gesagt hat, ja, aber das ist so passiert und Mensch, Wolfgang, das ist wie der Klassiker. Die Ratio sagt, lass die Finger von dem Mädel. Deine Ratio sagt es, ich sage es jetzt auch schon aufgrund der wenigen Minuten, die du mir erzählt hast. Und du bist wie irre verliebt und bist von Sinnen. Und völlig fokussiert. Auf ja, völlig. Völlig, vollkommen. Ich kann es mir gut vorstellen und kann es auch gut nachvollziehen. Das ist eine miese Situation, in der du da steckst. Ja. Und wahrscheinlich musst du noch mehr leiden und noch mehr auf die Schnauze durch sie fallen, bis du es schaffst, den Schritt von ihr wegzumachen, wenn du es per Ratio nicht schaffst. Die Vernunft sagt, geh weg. Ja. Geh weg. Du wirst nie das kriegen, was du dir erhoffst oder was du ihr gibst. Nee, also ich meine, sobald sie auf einer Schauspielschule angenommen ist, dann kommt irgendwann ein toller Typ und ja, natürlich. Dann bin ich weg vom Fenster. Das Ding ist nur, und das muss ich halt dazu sagen, sie ist unglaublich poetisch, sie ist zwar wahnsinnig naiv, aber sehr tiefgründig. Und das ist genau das, was dich anspricht bei ihr. Und genau. Und zudem dann wird sie auch noch sehr hübsch sein wahrscheinlich oder attraktiv und putzig oder süß oder was erotisch oder weiß ich was. Ja, das trifft alles zu. Aber ich habe es gar nicht gefragt am Anfang. Ich gehe mal fest davon aus, dass du solo bist. Ja. Nicht, dass du noch irgendwo eine Frau hast. Nein, um Gottes Willen, nein. Nein, das werde ich nie tun. Die Liebe kann einen so schachmatt setzen. Ja, Schachmatt. Selbst die erfahrensten und reichsten Menschen können da kapitulieren und sind wie ein dummer Tanzbär, benehmen die sich. Und du benimmst dich wahrscheinlich auch wie ein dummer Tanzbär. Naja, das Ding ist halt einfach, ich hoffe, das springt jetzt nicht den Rahmen, aber das Ding ist einfach, dass ich ein mega ausgeprägtes Helfersyndrom habe. Mhm. Und sie hat am Anfang sehr viel Hilfe von mir gebraucht. Ja, du hast sie ja natürlich auch benutzt. Ich habe sie benutzt? Naja, du hast das ausgenutzt, ne? Ja, klar. Naja, ich kann halt dann nicht anders. Das ist einfach dann. Ich helfe dann. Natürlich. Ja, es ist alles. Es ist eine vergiftete Geschichte. Ja, wirklich. Deswegen kann man als Außenstehender, kann ich nur sagen, versucht alles zu aktivieren in dir, dass du da auf Rückzug gehst. Oder du musst noch frontaler in den Abgrund hineinstürzen. Und das wird kommen, da bin ich ganz sicher. Wenn du jetzt nicht von alleine zurückruderst, wirst du über kurz oder lang leiden wie ein Tier. Das tue ich jetzt schon. Ja, dann wird's noch toller und dann wirst du irgendwann wach. Das ist ja, so lösen sich diese Geschichten ja immer auf. Ja, das stimmt. Das ist das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Ist dir noch nie passiert vorher? Doch. Ich sage, es ist nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Mir ist es auch schon einige Male passiert und ich kann das so gut nachvollziehen, was du sagst. Ja. Und weiß nur, dass man mit bitterer Disziplin aus so einem Ding rauskommt. Ja, Disziplin, so. So unromantisch sich das anhört, aber es ist dann so. Es ist halt immer Welt. Es ist immer Welt. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Im philosophischen Sinne. Ja. Und das verstehe ich von meiner Ratio her nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht begreifen. Ja, aber die Liebe kann man doch nicht verstehen. Oder die sexuelle Attraktion oder die Hingezogenheit zu einem Menschen, das ist immer irrational. Und je irrationaler es ist, desto schöner kann es ja unter Umständen auch sein. Aber du bist jetzt gerade eben, du hast die schlechte Karte gezogen. Das Verrückte ist ja, wenn ich ja sage, ich bin verliebt in dich, so und der Satz ist ein großes Wort und bitte lass es und so weiter. Und wenn ich mich dann zurückziehe, dann schreibt sie mir, dann melde ich mich 2-3 Tage nicht, was mir wahnsinnig schwerfällt, und dann schreibt sie mir wirklich Gedichte, dass ihr Leben ohne mich nicht ihr Leben sei und dass sie mich braucht und dass ich ihre Luft zum Atmen bin und so weiter. Und ich weiß, dann wird man natürlich schwach, aber du musst immer dir in Gedanken darüber denken, Lüge. Ja, Lüge, weiß ich nicht. In gewisser Weise schon. Meinst du? Ja, vielleicht nicht vorsätzlich, das würde ich ja gar nicht unterstellen. Aber sie weiß natürlich, dass sie dich damit auch sehr gut wieder packen kann. Und dann knutscht sie einen Tag später mit dem Regieassistenten. Na super. Da ist das ja eher alles kaputt, was sie dir da vorher geschrieben hat. Ja. Ich hab schon dreimal, war ich so doof und hab halt gesagt, nee, komm jetzt, ich verzeih dir, was soll's. Ja, dann muss das noch ein paar Mal passieren und dann verzeihst du nicht mehr. Und dann, du bist der Erfahrenere, dann sagst du, ich ziehe mich zurück und dann ist es gut. Ja, und ich verurteile mich selbst, dass ich sage eben, warum kannst du nicht gelassener sein? Du Depp, sei doch gelassen. Lass sie doch machen und bewahre deinen Hochstatus und bleib cool dabei. Das sollte das Ziel sein, da musst du wieder hinkommen, ja. Ja, das konnte ich noch nie. Wolfgang, ich kann dir nicht mehr sagen. Dann musst du wahrscheinlich noch ein bisschen leiden, bis du da bis auf den Trichter kommst. Okay. Dann wünsche ich dir noch eine schnelle, tiefe Leidenszeit, damit du wach wirst und dann, dass du da rauskommst. Danke, Dorian. Alles Gute, Wolfgang. Danke. Viel Erfolg. Tschüss. Eine ciao. Gute Nacht. Danke schön. Tschüss. 0800 220 50 50. Und ich freue mich, begrüßen zu können. Tamara. Tamara ja? ist 40. Guten Morgen, Tamara. Ja, hallo. Um was geht's bei dir, Tamara? Bei mir geht es um unsere seltene Erbkrankheit. Mhm. Ja, wo wir eigentlich durchs Raster fallen in der Gesellschaft momentan. Wie heißt denn diese Erbkrankheit? Das ist eine hypokalämische familiäre Paralyse. So, das hat nämlich kein Mensch kapiert und weiß niemand, genau. Wahrscheinlich niemand, was, vielleicht ein, zwei Professoren, die uns vielleicht zuschauen und zuhören, wissen das. Ja. Was ist das genau? Das ist ein Kaliummangel, der genetisch bedingt ist. Welche Auswirkungen hat das? Die Auswirkungen sind, wir sind teilweise gelähmt nachts. Oder Tag, ja. Wer ist morgens. Jetzt, wer ist genau wir? Meine Söhne und ich. Ich habe die Krankheit weiter geerbt. Wie viele Söhne hast du? Zwei. Wie alt sind die? Der eine ist 17, der andere wird 14 jetzt den Monat. 17 und 14? Genau. Und ihr seid dann teilweise, du und deine Söhne, nachts im Schlaf fast gelähmt? Genau, also nicht fast gelähmt, man ist dann gelähmt. Also man wacht auf von diesen Krämpfen, ist aber nicht mehr in der Lage, sich selber zu helfen. Also man ist dann gelähmt. Man liegt starr im Bett? Ja. Und wie lange hält dieser Zustand dann an? So lange, bis halt Medikamente gegeben worden sind. Aber entweder Notfallmedikamente oder... Aber wenn man zum Beispiel alleine ist und plötzlich dann gelähmt im Bett liegt, wer gibt einem dann die Medikamente? Keiner. Wie, das ist es ja. Wie regelt ihr das? ja, ich regel das so, dass ich nachts nicht schlafe, weil es passiert ja nur im Ruhezustand meistens und immer in der zweiten Nachthälfte. Heißt, ich gehe 2 Uhr, 3 Uhr nachts ins Bett und dann geht es mir halt gut und dann weiß ich, es passiert auch nichts. Und wenn ich aber merke, meine Beine werden lahm oder schlapp oder ich habe die Krämpfe schon in den Beinen, dann nehme ich noch mehr Tabletten und schlaf dann. Warum tritt das nur in der Nacht auf? Das kann keiner so genau sagen. Wie viele Menschen haben diese Erkrankung in Deutschland? Wir sind jetzt zu dritt. Ach. Ja. So selten ist das? Ja. Und weltweit weiß man das? Weltweit weiß man das. Also wir waren jetzt gerade erst in Ulm letztes Jahr in der Klinik. Weltweit in den USA sind ungefähr 740 Fälle bekannt, aber mit unserer Mutation, die wir haben, sind wir da schon einzigartig. Kann man denn diese Medikamente nicht abends vor dem Zu-Bett-Gehen einnehmen, um sicherzugehen, dass man die Nacht dann durchsteht? Nein, das geht nicht, weil unser Körper speichert es halt nicht. Ach so. Das geht einfach so weg. Und so den Tag über und das normale Leben verläuft normal, ohne Einschränkung? Nein, das geht gar nicht. Das ist Jetzt haben wir gerade Störung in der Leitung. Machen wir es nochmal. Ich hatte gefragt, ob so der Alltag normal verlaufen kann. Hallo? Es war eine Störung und nun hat sich die Leitung von Tamara verabschiedet. Ich gehe mal davon aus, dass sie mich nicht mehr hört. Tamara, hallo? Nee. Dann versuchen wir das nochmal. Dann werde ich euch mal jetzt schon mal das Thema für morgen sagen. Morgen heißt ja unser Thema Gefangen. Die ganze Sendung steht unter dem Titel Gefangen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich zum Beispiel in einem kranken Körper gefangen fühlen, in einer Beziehung gefangen fühlen, vielleicht in einer zwanghaften Fantasie oder in einer speziellen Situation. Und da möchte ich gerne auch noch mit Leuten reden, die einmal gefangen gehalten wurden. Vielleicht gar nicht mal in einem Gefängnis, sondern irgendwie und irgendwo außerhalb. Und wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch gerne unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen ab 0 Uhr geschaltet. Thema morgen gefangen. So, und jetzt machen wir weiter mit ein neuer Versuch mit Tamara. Hallo Tamara. Ja, hallo. So, da bist du wieder, sehr gut. Ja, also, du warst weg. Ich hatte die Frage gestellt, kann man bei dieser Erkrankung den normalen Alltag leben, normal leben? Nein, nein, das ist ja unser Problem. Das ist, es fängt alleine, ganz alleine an mit dem Schulstress. Ja, also die Krankheit bricht aus im Stresszustand oder es sind Faktoren wie Kälte oder positiver Stress. Ja, dann kommt so ein Adrenalinstoß. Ja. Man kann sich das nicht erklären und dann geht das Kalium so schnell aus dem Körper raus, dass man gar nicht so schnell nachschlucken kann. Was passiert denn dann am Tag, wenn dieser Anfall, nennen wir es mal so, kommt? Ja, ja, da sind die Beine gelähmt. Also es geht immer von unten nach oben. Mhm. Also von unten. Also es ist immer, das Symptom ist immer die Lähmung. Genau, ja. Und ja, das kann man nur durch Verabreichung des Medikamentes wieder in Gang bringen. Genau, genau. Gibt es sonst noch andere Symptome bei dieser Erkrankung? Ja, Schmerzen halt, ne? Wenn du die Lähmung halt hattest, ist der ganze Körper ja verkrampft und man hat wahnsinnige Schmerzen in diesen Lähmungsanfällen halt oder auch danach, weil die ganze Muskulatur ja verspannt und verkrampft ist, ja. Nun könnte ich mir vorstellen, dass ihr ziemlich alleine dasteht. Wenn ihr die einzigen Menschen in Deutschland seid, die das haben, da gibt es ja auch keine Forschungsprojekte, es gibt keine Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Wer überhaupt ist euer Ansprechpartner? Genau, ich habe einen Professor in Ulm, ja, und da waren wir jetzt auch in den Herbstferien, kurz vor den Herbstferien auch. Ja, die sind halt am Weiterforschen und haben uns halt auf neue Medikamente auch eingestellt gehabt, auf kalium-einsparende Medikamente. Und was sie jetzt gesagt haben, wir dürfen keine Kohlenhydrate mehr essen. Mhm. ja, ist schwer. Kann man denn, ich denke gerade mal so, das normale Leben, könnt ihr zum Beispiel, ich rede immer in der Ihr-Form, nämlich du und deine Söhne, könnt ihr Auto fahren. Also sofern die Söhne dann einen Führerschein haben werden. Das dürft ihr. Das dürfen wir. Aber natürlich nicht im Anfall, ne? Ja, aber du sagst, in einer bestimmten Stresssituation kann es schon passieren. Das Autofahren ist voller Stresssituationen. Was passiert denn dann, wenn plötzlich hier während des Autofahrens die Lähmungserscheinung oder wenn du während des Autofahrens die Lähmungserscheinung hast? So schnell passiert das nicht. Man merkt es. Mhm. Hat das Gefühl halt dafür entwickelt. Also wenn du auf der Autobahn 150 fährst, hast du immer noch genügend Zeit, das Auto zum Stillstand zu bringen? Ja. Aha. Mhm. Wie ist das so in Stichwort Schule und Berufswahl? Ist alles da normal? Nee. Das ist das, was uns das Leben ja gerade so schwer macht. Also ich bin jetzt berentet auf die Krankheit schon seit 2005, weil die Krankheit halt auch noch nicht anerkannt ist, weil sie halt so selten ist. Ja, hat man da überall Ecken und Kanten. Ja, aber immerhin bist du berentet, das heißt, man hat es dann doch anerkannt. Ja, nach 7 Jahren. Nach 7 Jahren? Mhm. Ja, 7 Jahre Kampf war es. Bist du mit dem Vater deiner Söhne noch zusammen? Nein. Wie lange bist du getrennt von dem Mann schon? Oh, lange. Ach so. Lange, ja. Gab es danach wieder eine Beziehung? Gab es kurz, ja. Die ist jetzt aber auch vor einem Jahr in die Brüche gegangen. Bedingt durch die Erkrankung? Nein, das waren andere Gründe. Mhm. Weiß man denn etwas über den Verlauf der Erkrankung, je älter man wird? Weiß man nicht. Also es wird nicht besser. Das wissen sie auf jeden Fall. Es wird auch nicht schlechter. Ich schluck zurzeit zwischen 100 und 150 Tabletten am Tag. So viele Tabletten? Ja. 150 Tabletten? Mhm. Das kann man nicht anders verabreichen? Ja, es gibt das in flüssiger Form, aber da müsste ich ständig trinken. Mhm. Und es schmeckt nicht besonders lecker, das Mittel. Und die Jungs müssen auch so viele Tabletten nehmen? Nee, die schlucken noch nicht so viel. Nein. Also ich merke schon, ihr seid dieser Krankheit komplett hilflos ausgeliefert. Ja. Und ihr tappt im Nebel und keiner weiß, wie es in 10 Jahren sein wird und in 5 Jahren, in 20 Jahren. Nein, also ich hab die Krankheit jetzt seit meinem 6. Lebensjahr, also lebt damit jetzt schon gut 34 Jahre. Und ja, man weiß es überhaupt nicht. Ist diese Erkrankung bei den Jungs direkt nach der Geburt aufgetreten? Nein. Beides, einer hat es mit 6 Jahren bekommen und einer mit 7. Mhm. Nochmal der Blick nach Amerika. Gibt es denn da Forschungsprojekte? Ja, der Professor, der uns halt hilft momentan, das fährt regelmäßig halt rüber. Und wir sollten halt auch schon rüber, aber das ist es halt, die Kassen zahlen halt gar nichts. Mhm. Ja, die zahlen jetzt noch nicht mal die Sonderkosten, die wir haben müssen. Ja. Aber die zahlen wenigstens die Medikamente, hoffe ich. Ja, aber keine Befreiung. Ach so. Also Tamara, da können wir dir natürlich nicht helfen, das ist klar, ne? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass du mal von dieser Erkrankung einfach so erzählen wolltest. Ja. Denn wenn es auch niemanden sonst in Deutschland gibt, können wir dir auch gar keine Kontakte herstellen und wahrscheinlich bist du durch euren Professor schon sehr gut versorgt. Da sind wir, denke ich mal, ganz gut versorgt. Es geht halt auch darum, Hilfen zu bekommen, zum Beispiel jetzt einen Behindertenhund, ja, der ausgebildet wird. Der macht die Krankenkasse halt nicht mit, weil sie sagen, man braucht es nicht. Oder wozu brauchtest du den Hund? Um eigentlich mehr Sicherheit für die Nacht zu haben, ja. Was? Dass man schlafen kann, ja, dass der Hund so abtrainiert wird und in dem Sinne einen Knopf drücken könnte, ja, wenn wir gelähmt wären, dass man einfach wieder in diesen normalen Rhythmus reinkommt. Was könnte denn der Hund machen, wenn du die Lähmung in der Nacht hast? Den Notruf drücken, dass halt ärztliche Hilfe kommt oder eine Nachtschwester kommt oder ja. Also im Klartext, im Prinzip muss immer irgendjemand da sein, ne? Ja. Keiner von euch kann alleine irgendwo übernachten. Das wird kritisch. Mhm. Ja. Was wäre denn eigentlich, wenn es dann keine Medikamente gäbe? Dann wird halt das Herz und die Lunge aufhören zu arbeiten. Das ist ja ein Medikament, was die Muskeln brauchen. Das heißt, das ist sogar lebensbedrohlich. Das ist sehr lebensbedrohlich. Ihr werdet nicht nur in Anführungszeichen gelähmt, sondern ihr würdet unter Umständen sterben. Genau. Nach wie vielen Stunden, wenn man das Medikament nicht bekommen hat? Oh, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, der geringste Wert war einmal 0,9 bei meinem jüngsten Sohn. Und da sind wir aber ganz schnell geflogen mit dem Hubschrauber ins nächste Krankenhaus. Das war ein Zeitraum von 6 Stunden ungefähr. Da haben die Medikamente halt nicht angeschlagen. Tamara. Ja. Ich kann euch nur Gutes wünschen. Ich, wie gesagt, mehr können wir leider nicht machen. Appell an eure Krankenkasse, wer das auch immer sein mag, mit dem blinden Hund, haben wir jetzt mal so losgelassen. Ja. Mehr können wir nicht machen. Ich wünsche euch wirklich von Herzen alles Gute und dass es irgendwelche Signale aus Amiland gibt, die euch vielleicht etwas helfen können. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, und schöne Grüße an deine Söhne. Ja, danke. Alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und hier ist Tanja. Tanja ist 21. Guten Morgen, Tanja. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tanja. Um was geht's bei dir? Ich habe einen ausgefallenen Fetisch. Und zwar befriedige ich mich mit einem Kochlöffel, aber einem großen. Einem großen Kochlöffel? Ja, wie? Den man in Großküchen findet. Halt. Ach so. So ein richtiger Ömmel. Genau. Wie groß ist der große Kochlöffel? Meter? So 50 Zentimeter. 50 Zentimeter. Ja. Und wie groß ist so der vordere Bereich? Wie nennt man das? Die Schaufel oder Scheffel? Ach, schon ziemlich groß. Wie? Der muss es schon ziemlich groß sein, ne? Also wie eine. Genau. Ja, aber den vorderen Teil benutze ich eher selten. Ich benutze eher den Stiel. Ja, warum? Warum jetzt gerade? Ich meine, der Stiel ist ja nun so besonders dick. Du könntest ja irgendwas anderes auch nehmen. Warum muss es nun gerade der Kochlöffel sein? Ich weiß es nicht. Ich habe Dildos ausprobiert und die haben es nicht so gebracht. Ex-Freunde auch nicht. Der Stiel ist doch bestimmt nicht dicker als ein guter Dildo, oder? Ja, aber ich weiß nicht, der bringt's irgendwie bei mir. Kann ich gar nicht verstehen. Weil du besser, ja, weil du besser fassen kannst, weil das so lang ist, das Ding, oder wie? Ja, denke, ja, das ist natürlich auch ein Vorteil. Das, da hat man mehr Möglichkeiten, das halt zu machen. Bist du, hast du schon mal in einer Großküche gearbeitet? Ja, ich bin gelernte Köchin. Ach, guck mal. Und ich arbeite seit 4 Jahren halt im Altenheim. Und da habe ich das ja auch zum ersten Mal. Ich habe mir so einen Kochlöffel aufs Klo genommen und dann habe ich das da gemacht. Das ist ja unfassbar. Du hast den Kochlöffel aus der Küche des Altenheims genommen? Ja. Und dann bist du aufs Klo gegangen? Genau. Dann, aber danach habe ich den weggeschmissen. Naja, Spülmaschine wäre auch okay gewesen. Ja, nee. Ich habe mir aber einen selbst gekauft für zu Hause. Ja, und damit mache ich es mir jetzt halt immer. Ja. Ja, und ich habe auch einen Freund und der weiß davon auch nichts. Ach so. Und ja, der fragt dich halt, was los ist, weil bei dem komme ich halt nicht. Ich komme wirklich nur durch diesen Kochlöffel. Und das ist absurd, ja. Ist das ja. Wo bewahrst du den Kochlöffel denn auf? Bitte? Wo bewahrst du den Kochlöffel auf? In der Küche. So. Naja, ich hätte ja sein können, dass er irgendwie heimlich im Schlafzimmer unter dem Bett liegt oder so. Nee, sonst fällt's ja auf. Natürlich. So, das heißt, so kommt dein Freund niemals auf die Idee. Hat der dich noch nicht gefragt, was brauchst du, so einen großen Kochlöffel hier in deinem Single-Haushalt? Nee, der weiß ja, dass ich Köchin will und dann habe ich gesagt, den habe ich mir mal so gekauft als Dekoartikel. Ja. So, jetzt, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen schon? 7 Monate. Und der Sex ist, gibt dem Sex mal eine Schulnote von 1 bis 6? 6. Nee, komm. Ich komme bei ihm nicht. Ich meine, der hat jetzt kein Klein oder so, aber ich komme halt irgendwie nur beim Kochlöffel. Ich weiß auch nicht. Und da wundert er sich halt auch schon. Der ist auch schon verzweifelt und denkt, was er falsch war. Aber ich will ihm jetzt auch nicht sagen, dass ich mit dem Kochlöffel immer nur bei dem komme. Aber wenn du der Sexualität zwischen dir und deinem Freund die Note ungenügend gibst, dann ist es ja eine Katastrophe. Warum bist du mit ihm überhaupt zusammen? Ich liebe ihn. Was liebst du denn an ihm, wenn der Sex überhaupt nicht funktioniert? Seine Art, wie der ist, sein Charakter. Mhm. Der sieht auch gut aus, aber am meisten mag ich seinen Charakter und seine Art halt. Das ist ein Traummann eigentlich. Ja. Ging es denn früher schon mal mit Männern? Hat es da schon mal funktioniert? Nee, der Sex war auch nie wirklich gut. Woran liegt denn das, dass du mit den Männern nicht so kannst? Ich weiß es nicht. Das frage ich mich ja auch. Ich weiß nicht, warum. Bist du denn überhaupt scharf auf Männer? Ja, klar. Achso. Aber wenn ich ehrlich bin, denke ich sogar beim Sex mit ihm an den Kochlöffel. In der Hoffnung, dass ich vielleicht... Fast ein bisschen albern. Ja, ich weiß. Dann erzähl ihm das doch mal mit dem Kochlöffel. Ich habe Angst, dass der dann Schluss macht. Na, der wird schon merken, dass das nicht so der Bringer im Moment ist zwischen euch beiden sexuell. Ja. Wie verhältst du dich denn in der sexuellen Situation mit ihm? Ja, wenn er Sex möchte, dann mache ich das halt. Was heißt das? Spielst du ihm was vor? Ja, schon ab und zu, aber nicht immer jetzt. Ja. Man könnte ja dann vielleicht deinen Fetisch irgendwie mit in eure Sexualität mal mit einbauen als Spaß so. Und mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt Angst, dass der dann Schluss macht oder so. Naja, gut, komm, du bist 7 Monate mit ihm zusammen, du hast überhaupt gar keinen Bock auf Sex mit ihm, dann muss ja irgendwas passieren. Irgendwas muss, da muss jetzt auch mal ein bisschen Risiko eingehen. Ich weiß ja nicht, was das für ein seltsamer Fetisch ist mit dem Kochlöffel. Wobei, wie gesagt, das könnte auch ein anderer Gegenstand sein. Mach es mal, sprich es mal an, bau es mal irgendwie ein bisschen mit ein. Vielleicht kommt da ein bisschen Wind in eure Sexualität. Ja, hoffentlich, weil verlieren möchte ich ihn eigentlich nicht, weil ich liebe ihn ja. Das habe ich jetzt verstanden. Versuch es mal und dann halt uns mal auf dem Laufenden. Ich wäre sehr interessiert daran, okay? Ja, okay, mache ich. Tanja, alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Hat man sowas schon gehört? Nein. Sowas hat man nicht gehört. Die Welt ist doch völlig verrückt, oder? Ein Kochlöffel. Hier ist Renate. Renate ist 65. Guten Morgen. 64. Ah, entschuldige. Guten Morgen. Kriege ich gleich einen Rüffel? Nee. Renate. Ich hab dich selbst vertan. 64. Um was geht's? Nicht so wichtig. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte gestern das mitgekriegt, dass du nach Lanz gefragt hast und nach Dschungelcamp. Mhm. Und da habe ich mich gemeldet, dass ich da so... Genau, ich hatte gar nicht gestern so explizit nach Lanz gefragt, aber ich hatte zunächst mal gefragt, was glaubt warum diese Sendung so extrem erfolgreich ist, sogar erfolgreicher als Wetten, dass. Genau. So, jetzt hast du eine Meinung, sonst hättest du dich nicht gemeldet. Ja, das kann ich nicht verstehen, weil ich bin zwar ein bisschen kritisch geworden, Lanz gegenüber auch, aber Wetten, dass ist oft spannend und unterhaltend. Und das Dschungelcamp, ich weiß es nicht. Ich gucke es ja auch gar nicht in voller Länge, weil ich es gar nicht so lange aushalte. Mhm. Wenn ich da mal reinschalte, weil ich denke, naja gut, im Moment gibt es nichts anderes, was dich irgendwie glücklich machen könnte, dann guck dir das halt mal an. Das halte ich 20 Minuten aus und dann bin ich gelangweilt. Weißt du, ich bin ja dieses Jahr auch nicht mehr dabei so richtig. Ich gucke so ein bisschen noch, aber ich bin eigentlich raus. Aber eigentlich ist es langweilig. Ja, aber ich weiß aus meinen Jahren, als ich das geguckt habe, man muss es von Anfang an gucken und man muss jede Folge zu Ende gucken, weil dann kriegt man die ganzen Feinheiten so mit. Wenn man da mal reinzappt und 20 Minuten guckt, ist das komplett langweilig, völlig langweilig. Ich habe da wirklich nicht den Nerven dafür. Was glaubst du denn, warum die Menschen, das wäre meine Frage gestern gewesen, warum die Menschen so scharf drauf sind, aus allen Altersgruppen? Ja, ich habe mich selbst schon gewundert, weil es wird ja viel darüber gesprochen. Überall, ja. Im Kollegenkreis, als ich noch gearbeitet habe, und wir saßen mal abends zusammen und da war unsere Chefin dabei und die anderen waren alle viel jünger wie ich, muss ich sagen. Mhm. Und die meisten haben es geguckt und als die Chefin dann auch sagte, oh toll, ja, sie guckt das immer, dann hat mich noch eine andere, viel jüngere Kollegin angeguckt. Ich merkte, die war da auch nicht so begeistert. Wir haben uns angeguckt, wir sind vom Glauben abgefallen und haben gedacht, was, die guckt das auch? Also, ich weiß nicht, was dran ist. Ja. Ich finde es uninteressant, langweilig. Keine Leute, die einem da ansprechen würden, dass die Moderatoren sprechen mich nicht sehr an in dieser Sendung. Ah, sie machen es schon sehr gut, finde ich. Ich mag den Hartwig auch. Hartwig mag super, ich finde Hartwig so toll. Also, ja, ich mag den ja auch, aber in diesem Format irgendwie... Findest du es denn auch, oder ist der Ekel für dich zu groß, wenn du das siehst? Ist dir wurscht. Nö, ich schalte meistens weg, wenn das kommt, weil es ist auch irgendwie... Ich weiß es ja nicht, ich gucke es ja nicht oft. Es ist immer halt gerade mal so, ja, dass ich denke, ja, jetzt guck doch mal rein. Wir müssen mal ein Experiment machen. Aber wenn ich dann sehe, dann kommt immer der Schleim und die Tiere. Ja. Und das ist ja auch immer irgendwie dasselbe. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich so sagen würde, also nächste Woche ist hier Dschungelwoche und ich würde jeden Abend hier in der Sendung irgendwas Ekelhaftes essen. Sagen wir ein rohes Schweineohr oder ein paar lebende Kakerlaken oder so. Nein, das war natürlich jetzt... Das kann man gar nicht freiwillig machen. Nein, natürlich nicht. Ich verstehe auch die Leute nicht, die sich für sowas hergeben. Nein, zum Beispiel der Glatzfäde. Ja, der wird keine Engagements mehr haben. Das ist ganz einfach. Ich höre raus, dass du, Wetten, das kriegt ja nur auch sehr viel Kritik in den letzten Wochen, Monaten, Monaten kann man sagen. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde auch nicht, dass der Lanz das schlecht macht. Der Lanz ist mir eher ein bisschen unsympathisch geworden durch seine Talkshow. Warum? Ich habe die oft geguckt und fand ihn auch am Anfang sehr gut. Aber dann auf einmal... Irgendwie hat er in seinem Gesprächsstil irgendeine Wendung genommen, die mir nicht mehr gefallen hat. Und dann hat es mich total, jetzt auch in dem Wahlkampf, es hat mich total enttäuscht, dass er immer nur die FDP hochgehalten hat. Ja, das hat. Und wenn FDP-Politiker da sind, ach, und das ist immer toll, und das ist alles lustig, und das findet er immer toll, und andere, denen sagt er irgendeinen Satz hin, den die dann möglichst übernehmen sollen und wiederholt den so lange. Und es ist eh klar, dass die das nicht sagen, was er will, ja. Und das geht mir auf den Wecker. Also ich muss jetzt sagen, ich bin da ein bisschen befangen, weil ich Markus Lanz kenne und ihn als Menschen, als Typ wirklich sehr schätze. Das ist ein sehr netter, sehr netter Mensch. Von Anfang an, als er die Talkshow übernommen hat von Kerner, ich fand ihn gut am Anfang. Und er hat sich irgendwie verändert zum Negativen. Ich war nun auch schon einige Male in seiner Sendung, in dieser Talkshow. Ja, habe ich dich auch schon mal gesehen. Ja, muss sagen, dass das immer eine gute Atmosphäre da war. Es gab gute Gespräche und präzise. In solchen Momenten mit den Politikern, wie er manchmal redet, gefällt mir ganz und gar nicht. Und er hat da so eine Tendenz drin, das ist mir aufgefallen. Okay, kann ja jeder. Er nimmt immer die FDP-Politiker völlig in Schutz. Und muss ich mal darauf achten, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, die armen Kleinen, die muss man jetzt in Schutz nehmen. Aber es gibt auch andere kleine Parteien, die nimmt er auch nicht so in Schutz. Ja? Auf jeden Fall sagst du... Frag mich, warum er das macht. Ja, auf jeden Fall sagst du, im Falle von Wetten, das findest du ihn durchaus in Ordnung. Und also ich fand Gottschalk schon besser für dieses Format, aber ich finde, er macht es nicht schlecht. Ja, so. Hat mich sogar positiv überrascht. Jetzt haben wir ein bisschen Fernsehkritik gemacht hier. Ja. Ich danke der Kritikerin Renate, 64 Jahre alt. Ja. Sehr herzlich, und wenn es was zu kritisieren gibt im Fernsehen, dann... Bitte melde dich wieder. Ach nee, deswegen nicht. Das hat mich nur gestern gerade so angesprochen, weil ich auch mit meiner Freundin manchmal gesagt habe, die fand auch Lanz immer toll. Und uns beiden gefällt das in letzter Zeit nicht mehr, was er da so von sich gibt manchmal. Gut, in der Talkshow. Ich möchte es auf die Talkshow beschränken. Nehmen wir es mal zur Kenntnis. Ja. Das ist deine Meinung und die solltest du ja auch sagen. Ja. Ich danke dir sehr herzlich, Renate. Da kann ich meine Anmerkung zu machen, so als Pausenfüller. Kann man das mal machen. Ja. Aber ich freue mich mal, mit dir zu sprechen. Ich sehe deine Sendung, seit ich in Rente bin, jede Nacht. Ach, das ist ja toll. Vorher nur immer ab und an mal, wenn ich mir mal leisten konnte. Ist ja auch spät. Und ja, kann man ja nicht, wenn man arbeiten muss, morgens früh aufstehen. Genau. Aber das kann man mal im Urlaub machen. Aber jetzt, seit ich in Rente bin jetzt ich jede immer. Nacht dabei. Und ich finde, du machst das sehr gut. Liebe Leute, ich danke dir vielmals und alles Gute wünsche ich dir. Danke, Klaus. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.37 Uhr haben wir und es geht weiter mit Ilona und Ilona ist 51. Guten Morgen, Ilona. Hallo, Ilona. Hallo? Ja, hallo, Dominan. Domian, nicht Dominan. Ja, egal. Genau, völlig egal. Ja. Ilona, um was geht's? Ja, es geht um meinen Sohn, Fabian, der missbraucht worden ist von seinem Opa. Und der ist momentan auch in der Psychiatrie. Wie alt ist der Fabian? Der ist jetzt 20. Und wann ist er missbraucht worden von dem Opa? 5, 6 Jahre alt war der damals. Ja. Ist das einmal passiert? Das weiß ich nicht. Seit wann weißt du überhaupt, dass das passiert ist? Seitdem der 14 Jahre ist, habe ich einen Brief entdeckt in seinem Zimmer. Mhm. Wo der geschrieben hat, dass er mit 5, 6 Jahren von seinem Opa missbraucht worden ist, will aber nicht darüber sprechen, ist immer in der Psychiatrie gewesen, Jugendamt wurde auch darüber informiert, aber die haben sich nicht wirklich darum gekümmert und hat Selbstmordversuche gemacht, ist drogenabhängig geworden und ja, und jetzt vor 3 Wochen habe ich nicht ich, sondern die Polizei hat eine Anzeige gemacht, weil er in Rheinberg in der Psychiatrie war und ist dann abgehauen. Innerhalb der Psychiatrie habe dann einen Anruf bekommen von der Ärztin, dass er abgehauen ist und haben die den gesucht und die Polizei war dann bei mir und die haben mich dann gefragt, warum der abgehauen ist, was überhaupt Fakt ist. Dann habe ich denen das erstmal erzählt und dann habe ich denen vom Brief erzählt und habe den Brief dann offenbart. Achso, ich verstehe. Das heißt, das ist jetzt erst an die Behörden gekommen, an die Polizei. Ja, vor 3 Wochen. Vorher wurde das nicht thematisiert. Nein. Ich muss dich nochmal fragen, du hast damals diesen Brief entdeckt. Hast du ihn denn dann auf den Brief angesprochen, als er 14 war? Ja, ich habe den drauf angesprochen und ich habe ihn auch gefragt, ob das wahr ist, was er geschrieben hat. Er hat gesagt, ja. Glaubst du denn nicht, ich würde sowas nicht schreiben, wenn das nicht stimmen würde. Glaubst du mir nicht? Ich sage, ich bin deine Mutter, ich glaube dir, was du geschrieben hast, aber er kann sich an nichts erinnern. Er kann sich an nichts erinnern? Ja. Aber er hat es doch aufgeschrieben. Ja, das war damals in Bad Bockau, wo der 14 Jahre alt war. Da hatte er das ganz klar aufgeschrieben und er sagt, er weiß, dass da was passiert ist, aber er weiß nicht mehr, was da passiert ist. Er hat auch jahrelang gekifft und Drogen genommen und er hat Blackout. Er weiß nicht wirklich, was da passiert ist. Und Was stand denn genau in, hast du die Formulierung noch im Kopf, was in dem Brief stand? Ja, er hat geschrieben, mir geht es scheiße, ich bin vergewaltigt worden mit 5, 6 Jahren von meinem Opa. Ich habe es meiner Mama erzählt, wir sind vor Gericht gegangen. Aber das stimmt ja gar nicht. Doch, wir sind vor Gericht gegangen damals, aber wegen einem Gutachten, das erstellt worden sollte, wegen meinem Ex-Mann. Es ging eigentlich darum, dass Fabian keinen Kontakt mehr haben sollte. Moment, jetzt wird's kompliziert. Also ihr seid aber nicht wegen dieser Vergewaltigung vor Gericht gegangen? Nein, eigentlich nur wegen dem Verdacht damals. Ach so, doch. Also ist es doch damals schon an die Behörden gekommen, nicht erst jetzt? Ja. Ja, okay. Und was ist denn damals draus geworden? Nicht wirklich was draus geworden. Das Jugendamt hat dann stur geschaltet und die haben sich nicht wirklich gekümmert. Und dieser Opa, ist das dein Vater? Nein, das ist der Vater vom Ex-Mann. Lebt der noch? Ja. Ja. Wie war denn damals dann der Kontakt, als du das erfahren hast? Wie hast du dich gegenüber diesem Schwiegervater verhalten? Gar nicht. Ich habe keinen Kontakt mehr. Ich bin 96 geschieden und ich habe keinen Kontakt mehr zu dem. Hat denn der Fabian, also sein Sohn, dann noch Kontakt zu dem Opa gehabt? Ja, das ist ja jetzt mein Problem. Der hat jetzt Kontakt, komischerweise. Der war ja in Rheinberg gewesen im Dezember wegen starken Depressionen und wegen Selbstmordversuch, war in der geschlossenen Anstalt. Der ist ja abgehauen und jetzt komischerweise, was ich nicht verstehen kann, ist jetzt auch mittlerweile in Krefeld in der Psychiatrie wegen starken Depressionen. Und der Opa hat sich so rangeschleicht an den, was ich nicht verstehen kann. Mein Sohn hat jetzt total den Kontakt abgebrochen zu mir, weil ich die Klinik informiert habe, dass er... Nicht so kompliziert. Wie ist der Kontakt zwischen dem Fabian und dem Opa im Moment? Eigentlich sehr gut, leider. Aha. Die beiden haben Kontakt und dein Sohn hat mit dir keinen Kontakt mehr? Nein, seit 3 Wochen. Nicht mehr. Mit welcher Begründung? Ja, weil ich mit der Polizei, ich habe meine Aussage gemacht und die Polizei hat gesagt, ich soll das erstmal abchecken, wie Fabian drauf ist, weil Polizei sagte, Kommissar sagte, der muss das nachgehen wegen Missbrauch und so und ja, ich soll jetzt abchecken und gucken, wie Fabian in der Verfassung ist, weil Fabian demnächst wohl Post bekommen wird, weil er eine Aussage machen muss wegen dem Brief. Und das heißt, der Fabian ist jetzt sauer auf dich, weil du das gesagt hast. Genau. Fabian ist sauer auf mich, weil ich da Vorsprache gemacht habe und hat schon auch gesagt zu meiner Tochter, er wird nichts sagen und wenn das drauf ankommt, würde er sogar sagen, dass ich den Brief selber geschrieben habe, was nicht stimmt. Das ist eine Riesengeschichte und auch eine komplizierte Geschichte, das merke ich gerade, die man nicht so leicht auseinanderfusseln und fummeln kann. Ich schlage deshalb Folgendes vor, Ilona. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen. Dann haben wir mehr Zeit im Hintergrund, das mal alles genau auszubreiten auf den Tisch und dir dann auch konkret und gezielt eine Hilfestellung anbieten können. Ja, wollen wir es so machen? Ja, okay. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder und dann machen wir alles im Hintergrund weiter. Alles klar. Okay, bis gleich. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ja, tschö. Ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Gefangen und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Ja, die Gefallen, die sich gefangen fühlen, zum Beispiel in einem kranken Körper, in einer Beziehung, in oder gefangen vielleicht auch in einer zwanghaften oder kranken Fantasie. Gerne auch mit Menschen, die schon mal wirklich real in einem Gefängnis saßen, vielleicht wegen einer sehr schweren Tat. Wie habt ihr diese Gefangenschaft vielleicht über viele, viele, viele Jahre erlebt? Und mit Leuten, die außerhalb eines Gefängnisses schon einmal eingesperrt und gefangen waren, gefangen wurden von wem auch immer und wie lange auch immer. Gefangen heißt das Thema morgen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen und gerne natürlich auch während der Sendung. Hier ist der Frank und Frank ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Frank. Hallo Domian. Hallo Frank. Guten Morgen. So. So, ich hoffe irgendwie, meine Geschichte ist nicht ganz so kompliziert wie die Geschichte der Vorrednerin. Ja. Also, ich war 2 Jahre mit einer Therapeutin zusammen, die ich in einer Drogeneinrichtung kennengelernt habe, vor 2 Jahren. Da warst du Patient oder Klient? Da war ich Klient, ganz genau. Warum? Und ja, wegen Drogenproblemen. Ne? Welche Drogen? Nur damit ich es weiß. Heroin. Okay. Ganz genau. Ja. Und ja, da haben wir uns damals irgendwie näher kennengelernt. Und sind auch zusammengekommen und im Nachhinein würde ich sagen, dass wir eigentlich nur ein sexuelles Verhältnis gehabt haben. Und jetzt hat sie mich im Prinzip ausgewechselt gegen einen anderen Klienten. Ah, so eine ist das, so eine Therapeutin. Die holt sich dann immer die Neues, das frische Blut aus ihrem Beruf. Könnte man so sagen. Irgendwie. Also normalerweise irgendwie trifft das ja eigentlich andersrum. Irgendwie relativ oft findet das statt. Irgendwie eine, also ich bin in so einer Selbsthilfegruppe, irgendwie, die halt Patienten helfen Patienten. Und da sind 3 Frauen, irgendwie, denen ist das Gleiche passiert. Eben in einer Kurklinik oder in einem Krankenhaus, irgendwie, ne, wo eben die Mitarbeiter irgendwie dann so ein sexuelles Verhältnis irgendwie mit denen angefangen haben. Und ja, ich war natürlich ziemlich geplättet irgendwie, ne, als sie mir das dann erzählt hat und sie hat dann auch relativ schnell Schluss gemacht über SMS. Also du würdest schon sagen, dass das eher eine rein sexuelle Geschichte war, die 2 Jahre über. Ja, würde ich schon so sagen. Warst du denn eher verliebt ein bisschen? Ja, nee, das fing eigentlich gegenseitig irgendwie so an irgendwie, ne? Also ich hatte damals auch die Einrichtung verlassen irgendwie, ne, weil in der Einrichtung, da knisterte das schon so ein bisschen irgendwie und dann hatte ich die Einrichtung vorzeitig verlassen. Weil ich dachte irgendwie, es kam dann auch zu einem Gespräch irgendwie mit ihrer Vorgesetzten, also zu so einem 6-Augen-Gespräch irgendwie und dann habe ich gesagt, irgendwie, ich verlasse die Einrichtung vorzeitig irgendwie, weil das alles gar nicht mehr tragbar war. Und dann okay, aber nochmal die Frage, warst du jetzt auch in der letzten Zeit, warst du verliebt in die Frau oder ging es dir auch ausschließlich um Sex? Ich war verliebt. So. Also ich hab auch die Worte, die sie so gewählt hat, also sie hatte irgendwie immer ziemlich große Worte gewählt, wie große Liebe und für immer und ewig, die habe ich also relativ ernst genommen. So, und jetzt hat sie dich abserviert. Ja, jetzt hat sie mich abserviert, ganz genau. Daraufhin irgendwie bin ich dann irgendwie, weil ich damit irgendwie überhaupt nicht klar kam, irgendwie bin ich in so eine Selbsthilfegruppe reingegangen. Und die haben mich bestärkt darin, irgendwie, ne, dass man das doch alles nicht so stehen lassen sollte, irgendwie, sondern irgendwie, dass man sich auch durchaus wehren kann, irgendwie in so einer Situation. Und daraufhin habe ich dann einen Brief an die Vorgesetzten geschrieben und habe das dann von meiner Seite aus alles mal so ein bisschen erklärt. Und ja, dann kam es eben zu einem Gespräch zwischen der Therapeutin und der Vorgesetzten und deren Vorgesetzten und im Endeffekt ist dann dabei rausgekommen, dass die dann nach 25 Jahren, irgendwie, die sie in dem Krankenhaus gearbeitet hat, gekündigt hat. Gekündigt hatte, gekündigt wurde? Also im beidseitigen Einvernehmen irgendwie, ne? Irgendwie wurde denn der Arbeitsvertrag aufgelöst. So, nun? Und ich habe irgendwie... Das war eigentlich gar nicht meine Absicht irgendwie so, ne? Also ich bin eigentlich Absicht, irgendwie hier den Arbeitsplatz irgendwie wegzunehmen. Ja gut, aber was erwartest du, wenn du Brief an den Arbeitgeber schreibst, ist doch klar, dass das dann eine Sache wird und dass das auch Konsequenzen haben muss. Natürlich hat das Konsequenzen und das sollte ja auch irgendwie Konsequenzen haben irgendwie, aber ich dachte irgendwie, dass ein Arbeitgeber ja auch eine soziale Verantwortung trägt. Und ich dachte irgendwie, dass sie eventuell ausgewechselt wird, irgendwie, ne, oder vielleicht einen anderen Arbeitsplatz irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen. Gut, aber sie trägt ja auch eine hohe soziale Verantwortung. Sie hat sich nicht mit einem Patienten einzulassen, während sie in einer Behandlungsphase ist. Dieses zu missachten ist natürlich auch ein großer Fehler und eine große Verfehlung. Ja, es ist unprofessionell, ne? Ja, das auf jeden Fall, aber mal ganz abgesehen, was sie da auch seelisch bei den Leuten anrichten kann, wenn sie dieses Abhängigkeitsverhältnis nutzt. Das ist genauso, wenn ein Lehrer mit einem Schüler was anfängt. Ganz genau, irgendwie. Das gibt es in vielen, vielen Bereichen irgendwie im Leben, irgendwie, ne, wo im Prinzip einer irgendwie seine Stellung irgendwie ausnutzt. Mhm. Insofern finde ich es schon richtig, dass sie jetzt da einen Schuss für den Bug bekommen hat oder sogar noch mehr. Die Frage ist natürlich, was hast du davon? Wie fühlst du dich jetzt, nachdem das so alles passiert ist? Also für mich war das wie so ein Puzzle, wo ich denn am Anfang, ich habe natürlich irgendwie, die war verheiratet irgendwie, als ich die kennengelernt hatte irgendwie, und die hatte irgendwie, sie war 15 Jahre verheiratet, die hatte eine Tochter. Die ist 13 Jahre alt und sie hat wegen mir, so sagte sie das jedenfalls damals, hat sie dann die Familie verlassen. Also ist aus der Familie rausgegangen. Stimmt das denn? Wie bitte? Stimmt das denn? Ja. Ja gut, aber das ist jetzt auch alles egal, ob das nur so war oder nicht war. Entscheidend ist, wie fühlst du dich jetzt, nachdem du das hast auffliegen lassen und du bist eh der Verlassene. Wie fühlst du dich? Also ich habe so das Gefühl, so dass ich der emotionale Verlierer bin bei der ganzen Geschichte. Ne? Mhm. Nochmal, um es klarzustellen, da lief doch auch schon was zwischen euch beiden, während du noch in der Klinik warst. Da habe ich sie geküsst, ja. Ja. Also da hat sie sich schon unprofessionell verhalten, ja. Mhm. Und wann habt ihr das erste Mal miteinander geschlafen? Warst du da auch noch in der Klinik? Nein, das war dann außerhalb irgendwie. Okay. Außerhalb der irgendwie, als ich dann die Klinik dann verlassen hatte, die Einrichtung irgendwie, ne, irgendwie, da haben wir dann das erstmal miteinander geschlafen. Und danach hat sie dann im Prinzip dann auch ihre Familie verlassen. Man kann sagen, sie hat dich angebaggert im Verhältnis Psychologe-Patient. Da hat sie sich angebaggert und das war es dann. So ging es dann los, ne? Ganz genau. Mhm. Also ich denke irgendwie, dass die ganze Sache auch von ihrer Seite aus mehr angeschoben worden ist als von mir. Also ich habe da nicht drauf angelegt, irgendwie, als ich da in die Einrichtung ging, irgendwie, ne, dass ich da irgendwie irgendwie ein Abenteuer oder irgendwas suche, sondern weißt du, eigentlich wie nur um meine Gesundheit. Ja. Weißt du, wie oft sie das mit anderen Männern auch gemacht hat in der Klinik? Also ich weiß irgendwie, dass die so eine ganz handverlesene Patienten gehabt hat, mit denen sie sich mehr beschäftigt hat irgendwie als mit anderen. Mhm. Was da nun konkret gelaufen ist, irgendwie, da möchte ich ihr nicht unterstellen, irgendwie, das weiß ich nicht. Aber ich war schon. Aber man denkt, wer es einmal macht, der macht es dann auch öfters. Ja, das denke ich auch. Mhm. Ne? Also dass das irgendwie kein Einzeltäter ist in dem Sinne irgendwie, ne, sondern irgendwie, ne, dass das irgendwie schon länger läuft. Ja. Was mich ein bisschen irgendwie gewundert hat, irgendwie, nachdem ich diesen Brief geschrieben habe an ihre Vorgesetzten, habe ich dann nochmal nachgefragt, irgendwie, ob der Brief denn angekommen ist, und daraufhin sagte mir dann ihre Vorgesetzten, ja, die Frau, die Therapeutin, die arbeitet da nicht mehr. Mhm. Und die hätten sowieso schon gewisse Irritationen irgendwie festgestellt. Und das stimmt überhaupt gar nicht. Also ich denke irgendwie, dass aufgrund irgendwie der Informationen, die ich da geliefert habe, ist das alles irgendwie relativ klar geworden. Und dann denke ich mir irgendwie, wer von den drei Affen irgendwie die ganzen ihre Mitarbeiter gewesen sind, ne, dass die über 5 Jahre hinweg irgendwie das gar nicht mitbekommen haben, was die da macht. Ja. So, jetzt ist der ganze Fall abgeschlossen. Du hast eine, für dich ist es auch eine Niederlage, weil du da jemanden verloren hast, aber jetzt musst du da durch. Das ist jetzt, ist halt ja, so. Das ist, ja, das ist völlig, völlig richtig irgendwie. Ne? Trotzdem finde ich es irgendwie natürlich irgendwie sehr schade, irgendwie, ne, dass da irgendwie jemand in der heutigen Zeit irgendwie seinen Arbeitsplatz verliert. Ne? Tja, aber also vielleicht ist es auch völlig in Ordnung. Wer weiß, was da noch aufgeflogen ist, was du gar nicht weißt. Das kann ja auch sein. Das kann sein. Vielleicht ist es ja auch für sie eine Chance, irgendwie, ne, irgendwie auch mal rauszukommen. Ne? Frank, so jetzt wünsche ich dir, dass du aus deiner Verletzung rauskommst. Wünsche ich dir alles Gute und dass da bald eine neue Liebe in dein Leben schneit. Es sei dir gegönnt. Ja, danke schön. Domian. Alles Gute. Tschüss, Frank. Okay, ja, ciao. Tschüss. Und hier ist der Burkhard und der ist 78. Guten Morgen, Burkhard. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Ja. Über was reden wir beide? Also ich habe am 30. Dezember, circa 15.30 Uhr, einen größeren Geldbetrag gefunden auf einem Grüngutshof. Ganz genau 11.700 Euro. Auf was für einem Hof? Auf einem Grüngutshof. Ein Grüngutshof? Grüngutshof, ja, wo man also Hecken und Laub und so weiter deponiert. Ach so, verstehe. Ja. Wo lag dieses Geld genau? Zwischen Sägemehl und Holzspänen. Ne? Einfach so oder in einem Portemonnaie? In einer Mappe, in einer Geldmappe. Ach. Ja. Und in welchen Scheinen? In Hundertern, 50er? Ja, 200 und 500er, nicht wahr? Ja. Über 11.000 Euro. Ja, über 11.000 Euro, nicht wahr? Da habe ich die rausgezogen, nicht wahr? Also mir ist das Herz schier stehen geblieben, nicht wahr? Ja. Als ich die Scheine da sah. Das glaube ich. Und dann, was hast du gemacht? Also mein erster Gedanke war, das behalte ich, nicht? Aber als meine Ratio wieder eingesetzt hat, so, habe ich gedacht, die gibst du ab. Mhm. Dann bin ich nach Hause zu meiner Frau, ja, und habe so ihr gesagt, setz dich und halte dich fest. Ja. Na ja, gut, dann haben wir das Geld gezählt. Ja. Ne? War es also 11.700 Euro. Das, so. Du sagst, das war in einer Mappe und ja, auf der Mappe stand nicht irgendein Name oder irgendwas drauf, gar nichts. Nein. Und ihre ersten Worte waren auch, das musst du abgeben. Nicht mhm, so. Das war für mich dann schon klar. Nicht so. Ja. Dann habe ich die Polizei angerufen, ja, und die sind dann gekommen. Mhm. Denen ist das Gesicht stehen geblieben, als ich sagte, es wären 11.700 Euro. Erleben so. Die auch nicht jeden Tag? Erleben die nicht jeden Tag. Genau. Ja. So, und dann? Und dann, die Ermittlungen haben also jetzt ergeben, dass der Verlierer, sage ich mal, verstorben ist und hat an Demenz gelitten. Mhm. Er muss irgendwie diese Mappe verschoppert haben, jetzt irgendwo, nicht wahr? Und ist dann auf irgendeine Art und Weise auf den Grüngutshof gekommen, nicht so. Aber achso, als dieser Mensch, der dement erkrankt war, der war aber da schon verstorben zu dem Zeitpunkt. Als ja, der ist im November ist er verstorben. Und der hat die irgendwie vielleicht in einem schwachen Moment da. Ja, genau, so ist es. So, das dann konnte man, dann gab es doch bestimmt irgendwelche Angehörigen oder. Ja, da sind also zwei Kinder da, mhm, also zwei Erben. Und das Geld geht jetzt zuerst mal zum Notar, ja, nicht wahr? Und der muss es also dann klären, nicht wahr? Ja. Also die Testamentseröffnung war also noch nicht, nicht wahr? Ja. Sodass also das Geld noch in Oberndorf auf dem Pfundamt. Verstehe. Ja. Aber jetzt steht dir doch auf jeden Fall eine Belohnung zu. Ja, natürlich. Das hat man mir gesagt, dass ich also Finderlohn bekomme, nicht wahr? Wie hoch wird der sein bei 11.000? Also wir haben mal gesagt 3%. Ne? 3%? Ja. Nicht mehr? Ich dachte immer, das ja, ich habe auch gemeint, es wäre mehr, aber so habe ich also gehört, 3%, nicht wahr? Ja. Naja, besser als nix. Ja, besser als nix, so ist es, ja. Aber Respekt und toll, dass du dich so ehrlich verhalten hast. Ah ja, natürlich. Ja, das ist schon, ja. Ich habe also alle zwei Tage habe ich mit der Polizei Verbindung gehabt, nicht wahr? Ja. Und die haben mir mal gesagt, da hätten sich über 50 Verlierer gemeldet. Aha. Über 50 Verlierer? Ja, wo also an das Geld wollten, nicht wahr? Ja. Ach, die an das Geld ran wollten? Die wollten an das Geld ran, nicht wahr? Ach so, und dann hat die Polizei aber lange gesucht, bis sie dann wirklich den richtigen gefunden hat. Ja, das war leider der Mensch, der gestorben ist. Ja, die haben da also gute Arbeit geleistet, bis sie den Verlierer, sage ich mal, gefunden haben. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, ja. Da hat der kleine Teufel in dir zuerst gesagt, nimm es. Ja, natürlich. Und dann hat der gute Mensch in dir gesagt, nee, komm, das geht aber nicht. Aber die Polizei hat gesagt, das ist normal. Nicht ja, so ja. Das denkt jeder. Das ist menschlich. Das, nach 15 Minuten, als meine Ratio wieder eingesetzt hat, so, habe ich mir gesagt, das Geld gebe ich ab. Sehr gut, lieber Burkhard. Wir müssen Schluss machen. Bei der Polizei gemeldet. Sehr gut, die Sendung ist vorbei. Ja. Toll, dass du dich so verhalten hast. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Danke. Ciao. Ciao. In der Technik, heute Nacht Nami Strack. Morgen heißt unser Thema Gefangen. Wer von euch fühlt sich gefangen? von was auch immer, in was auch immer. Und wer von euch war real schon mal in einer Gefangenschaft? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 Uhr sind wir da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.